Nachricht 3. Guten Tag, Frau Schlüter. Hier ist das Reisebüro Transfer. Für den Flug am Dienstag nach London sind doch noch Plätze frei. Abflug in Frankfurt 16.10 Uhr, Ankunft in London 16.50 Uhr. Das Ticket könnten Sie morgen abholen. Auf Wiederhören.